بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آخر النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe aus 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi. Wir sind bei der 64. Frage angelangt, wo es heißt: Was schließt das Wort Al-A'la ein und die Namen dieselbe Bedeutung haben wie Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali? Im Originaltext steht, was beinhaltet oder was schließt den Namen Al-Aliyul A'la. Ja, das fehlt in der Übersetzung. Al-Aliyul A'la. Wama fi ma'nahi, und was in ihrer Bedeutung steht, also was ähnlich ist, Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali. Der Autor sagt, das Wort Al-Aliyul A'la schließt die Eigenschaft, die davon abgeleitet ist, ein, und dies ist der Nachweis seiner Höhe mit all seinen Bedeutungen. Das heißt, wir können von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften ableiten. Umgekehrt ist es nicht erlaubt, haben wir gesagt. Wir dürfen nicht einfach von Eigenschaften oder Erzählungen Namen zu Allah subhanahu wa ta'ala zuweisen. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala Namen genannt hat, wie in diesem Fall Al-Aliyul A'la oder Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahir, Al-Malik und so weiter, dann können wir davon Eigenschaften ableiten. Und was eben nahe kommt an diese Bedeutung. Und er fängt jetzt hier an mit einem dieser Namen, wo er sagt, Al-Aliyul A'la, was beinhaltet dieses Name alles, was kann man davon ableiten? Und er sagt als erstes, die Höhe von Allah über seinem Thron. Er ist höher als seine Wesen, als seine Geschöpfe, offenbarer als die Geschöpfe, wachsam über sie, er weiß, wie sie sind, sein Wissen ist allumfassend, nichts ist vor ihm verborgen. Das ist ein bisschen frei übersetzt, würde ich sagen. Aber das kommt eigentlich gar nicht mal so schlecht hin. Als man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala an erster Stelle ist, wirkt tatsächlich über seinen Geschöpfen. Ja? Er ist also seine Höhe. Er ist über allem. Er steht über allem. Ja? Er ist nicht in seiner Schöpfung, getrennt von seiner Schöpfung. Ba'inum minhum, wie es hier im Originaltext steht. Also er ist über ihn, er wacht über sie, er weiß über sie Bescheid, sein Wissen umfasst sie alle. Ja, er selbst ist über seine Schöpfung, über seinem Thron erhaben über alle Sachen. Und wie wir schon gelernt haben, nach dem Wie fragen wir nicht. So wie es ihm gebührt, ist Allah subhanahu wa ta'ala über seine Schöpfung. Er ist Al-Aliyul A'la, der Höchste der Höchsten, könnte man sagen. Oder der Allerhöchste. Doch umfasst sein Wissen alles. Er sieht alles, er hört alles und er weiß alles. Als zweites sagt er hier, die Höhe von Allah in der Bezwingung. Niemand kann ihn bekämpfen, mit ihm streiten oder ihm entgegensetzen oder ihm widersetzen oder widerstehen, sondern alles ist in seiner Erhabenheit unterworfen und fügt sich in seiner Macht, Stolz, in Schrägstrich Stolz, alles steht unter seiner Verfügungsgewalt, nicht entgegnet seinem Griff. Ist, wie gesagt, immer sehr frei übersetzt. Er sagt hier, die Höhe in seiner Bezwingung, also sozusagen die Macht, die Kraft. Keiner hat eine höhere Macht als er. Niemand kann ihn bekämpfen. Keiner ist stärker als er, keiner ist gewaltiger, keiner ist kräftiger, mächtiger als Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist mit Uluwu Qahrihi gemeint. Er sagt hier, Bezwingung natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Herr schon Schöpfer aller Dinge ist und er kann den Gegenständen und Sachen und allem befehlen und sie können nicht widerstehen sozusagen. Keiner kann mit ihm kämpfen, keiner kann sich mit ihm anlegen. Auch der Schlimmste von ihnen, der Shaitan, sagt, Inni akhafu Allah Rabbil Alamin, ich fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind trotzdem manche Menschen sehr, sehr hochmütig, Allahu musta'an. Das nebenbei. Aber wichtig für uns zu wissen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste an Macht besitzt, sozusagen. der Höchste, der Verfügungsgewalt hat. Derjenige, der ist der oberste Chef, könnte man sagen, wenn wir das so machen. Wer hat die höchste Verfügungsgewalt? Die höchste, wer ist der Letzte, der höchste Chef? Das könnte man so mit diesem vielleicht besser verstehen, inshallah ta'ala. Dann bringt er den dritten Punkt und er sagt, die Höhe von Allahs Ansehen. Alle Eigenschaften der Vollkommenheit gehören ihm alleine und er ist frei von allen Fehlern und Schwächen. Azzawajal, mächtig und majestätisch ist er. Und er sagt zum Schluss, alle Bedeutungen seiner Hoheit sind notwendig und untrennbar. Und der dritte Punkt sagt er, Uluu Sha'nihi, die Höhe seines Ansehens, ja, kann man vielleicht so stehen lassen. Allahu alam. Wichtig ist, damit ist gemeint, dass er vollkommen ist in all seinen Eigenschaften und keine Fehler oder Negationen da drin hat. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften, das heißt der Name Al-Aliyul A'la beinhaltet, dass alle seine Eigenschaften Al-Aliyul A'la sind. Also die sind die höchsten, vollkommensten Eigenschaften, ja, die es gibt, ohne jegliche Fehler oder negativen Bedeutung. Auch wenn für uns vielleicht eine negative Bedeutung in manchen Wörtern drinsteckt, so ist Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft, die ihm zugewiesen wird, vollkommen, vollständig und positiv. Das ist wichtig zu verstehen. Frei von Fehlern und Schwächen oder sonstigen Sachen. La ta'khudhuhu sina. Nicht mal der Schlummer trifft ihn, subhanallah. Und er sagt, alle Bedeutungen seiner Hoheit sind notwendig und untrennbar. Das heißt, all diese Sachen, wo wir gerade genannt haben, sie sind gemeinsam. Ja, sie sind alle von Notwendigkeit, also sie müssen, diese Al-Aliyul A'la muss diese Sachen alle beinhalten und sie sind nicht voneinander trennbar. Das heißt, sie gehören alle zusammen, all diese Sachen. Und das gilt, wie er sagt, für Al-Aliyul A'la oder ähnliche Namen wie Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali, weil diese Sachen eben auch mit Al-Qahir und Al-Sha'an und Al-Ulu zu tun haben, inshallah ta'ala. Auf jeden Fall kann man, was wir lernen daraus ist, da kann man aus den Namen und Eigenschaften, aus den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften ableiten, die auch die Gewaltigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala darstellen und uns aufzeigen. Und manche Namen haben gemeinsame Eigenschaften, wie wir hier gesehen haben, wie zum Beispiel die Höhe in der Bezwingung, Al-Qahir, und damit der Name Al-Qahir auch abdeckend hier erwähnt wird. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zum nächsten Dars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.